geschickt, das ist eine Freude, die uns beglückt. Und sonst noch ja, sagt mir gern, möcht heute erleben, das größer werden. Die Zeit bleibt nicht stehen, man kann schier wachsen sehen. Dann tanzen wir zum Heuden, dann pfeifen's auf die Euden. Geh, Eude, schau, grad so genau, haben wir solch Junger gemacht. Senke wir das Haus jetzt wie hinaus, wo's Leben lacht. Leer wird das Nest, das ist der Rest, dran sich nix ändern mehr lässt. So war's einmal, so ist es heut. Heute sei gescheit. Oh Lordi, diodi, jaho. Oh Lordi, diodi, jaho. Oh Lordi, diodi, jaho. Oh Lordi, diodi, jaho. So was a moi, so